Mühe heimgeschleppt. Zu Hause viel zu lang versteckt. Doch heute wirst du abgeleckt. Ich lade ein paar Freunde ein. Ich will dich gern mit ihnen teilen. Und wenn ich mit dir fertig bin, steck ich dich in die Kiste hin. Ich liebe dich. Jetzt hol ich dich raus, Gott sei Dank. Ich streichel deinen schlanken Hals. Du wehrst dich nicht, du bist schön kalt. Nur du und